eine neue Folge MT5. Heute geht es wieder weiter mit den News. Wir besprechen die lang erwartete House Bolton Blackguard. Viel Spaß! Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu MT5. MT5 steht ja für Marcells Tabletop Taktik Tipps und Tricks und heute hört ihr wie bisher immer auch nur mich, nämlich Marcel. Ich arbeite momentan daran, dass ich vielleicht auch ein paar andere Stimmen mal in den Podcast bekomme. Ihr könnt euch also darauf freuen. Für heute müsst ihr immer noch nur mit mir alleine vorlieb nehmen. Ihr könnt euch aber trotzdem freuen, denn es geht um etwas, das vermutlich viele von euch lange erwartet haben. Wir machen weiter mit den News und es geht um die House Bolton Blackguard. Die war ja schon, also für die Deutschsprachigen ausschließlich, das sind dann die House Bolton Schwarze Gardisten, so ungefähr. Die waren schon lange angekündigt, schon zu Kickstarter-Zeiten zusammen mit den Great Axes und den Pyromancers. Und wurden dann nach hinten verschoben, wurden nochmal von den Regeln her neu designt und jetzt wurden sie gespoilert mit den neuen Regeln und die schauen wir uns jetzt zusammen an, überlegen, was man da zuspielen kann, in welche Armeen man die gut integrieren kann und dann freuen wir uns zusammen und hoffen, dass wir sie auch demnächst dann kaufen können. Die Bolton Blackguard kostet 6 Punkte, hat einen Bewegungswert von 4 und einen Verteidigungswert von 3+, ist also quasi Standard für diese schwere Infanterie, wie auch die Lannister Guards oder die House Tully Sworn Shields. Wir haben einen Moralwert von 6+, das ist ganz gut, wenn man das in einer Lannister-Armee spielt, ein bisschen überdurchschnittlich, in einer Stark-Armee, ja, durchschnittlich und in neutral, ja, auch durchschnittlich. Wir haben ein schwaches Attackenprofil, muss man wirklich sagen. Das sind die Spiked Flails, also die Flegel mit Stacheln dran. Treffen auf die 4+, haben bei einem bei vollen Ranks 7 und dann bei 2 bzw. nur noch einem 5 und 3 Würfeln. Ist also fast wie das der Lannister Guards, aber ein Würfel mehr bei vollen Ranks. Ja, also immer noch ein schwaches Profil. Auch keine zusätzlichen Fähigkeiten wie der Spaltschlag oder Wishes, wovon ich nicht weiß, wie das im Deutschen heißt, dass der Verteidiger -2 auf seine Paniktest bekommt nachher. Wirklich nur die 7, 5 bzw. 3 Würfel auf die 4. Das ist wirklich nicht toll, aber wir haben dafür eine Fähigkeit, nämlich Horrific Visage oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob man das im Englischen auch so französisch ausspricht. Auf jeden Fall ist die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn ein Gegner einen Nahkampfangriff gegen die Einheit macht, also eine Nahkampfattacke, muss er, bevor er diese Attacke macht, einen Paniktest ablegen. Und das heißt auch, bevor die Attackwürfel geworfen und festgestellt wird, wie viele das sind, das heißt, wenn man durch die sind Paniktest eine Rank verliert, dann ändert das auch die Attackenanzahl. Das macht die Einheit sehr, sehr defensiv und führt auch dazu, dass ich sagen würde, die sind tatsächlich in einer Lannister-Armee noch besser aufgehoben als in einer puren, neutralen Armee. Denn die Lannisters setzen noch viel mehr auf die Paniktests als die Neutralen und profitieren daher auch deutlich mehr davon, wenn zusätzliche Paniktests getriggert werden. Wie gesagt, die Einheit kostet 6 Punkte, ist damit teurer als die Guards, hat fast die gleichen Werte, nur einen Moralwert besser und dann das Horrific Visage statt dem Lannister Supremacy. Der Vorteil an dem Horrific Visage ist natürlich, das triggert wirklich jedes Mal bei einer Nahkampfattacke, während Lannister Supremacy ja nur triggert, wenn man den Paniktest am Ende besteht. Mit einem Guard-Captain kann man natürlich bei den Lannister Guards dafür sorgen, dass sie den zumindest einmal bestehen und nur ein Modell verlieren. Und die haben ja noch -2 da drauf. Während bei den Blackguards man auch entsprechend noch den Nachteil hat, dass es nur bei Nahkampfattacken geht, während Lannister Supremacy auch bei Fernkampf geht. Das heißt, die stehen in Konkurrenz zueinander. Blackguards kosten halt 6 Punkte und die Lannister Guards kosten nur 5 Punkte, wobei man in den Lannister Guards dann ja meistens den Guard Captain reintut und dann auch bei 6 Punkten ist. Ich finde aber trotzdem, dass die auf jeden Fall einen guten neuen Aspekt in das Spiel reinbringen, denn man ist eben nicht auf dieses Attachment, den Guard Captain, angewiesen, sondern kann andere Attachments reintun. Da werden wir auch nachher drauf kommen. Erstmal schauen wir uns jetzt an, mit welchen Commandern man die gut spielen kann. Wie gesagt, in einer neutralen Armee sehe ich die eher weniger, wobei die halt bisher als günstige Einheiten nur die Cutthroats haben mit 5 Punkten. Das nächste sind dann ja schon die House Bolton Bastard Girls mit 7 Punkten. Das heißt, die beiden günstigeren Einheiten, die haben nur einen Verteidigungswert von 5 und von 6. Das heißt, die sind sehr schnell weg. Das heißt, wenn man eine neutrale Armee spielen möchte, die Ramsay als Anführer hat, der ja ein Infanterie-Attachment ist, dann wird man, glaube ich, in Zukunft auf jeden Fall eine dieser Einheiten nehmen, um Ramsay da reinzustecken, einfach damit der Commander etwas länger am Leben ist. Ramsay passt auch ganz gut in eine Armee, in die Bolton Blackguards. Der hat ja die Fähigkeit, dass man als Befehl, also einmal pro Runde, wenn ein Gegner, mit dem man im Nahkampf ist, einen Panik-Text verpatzt, eine andere gegnerische Einheit in langer Reichweite einen Paniktest machen muss. Und da ist es natürlich gut, wenn man diesen einen zusätzlichen Paniktest hat, wenn man angegriffen wird, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in der Runde jemand einen Paniktest mit denen im Nahkampf verpatzt und man damit Ramsay triggern kann. Die Taktikkarten von Ramsay sind jetzt für die Blackguards nicht ganz so, aber die müssen ja nicht unbedingt auf die Einheit, in die Ramsay drin ist, gespielt werden, denn die haben als zusätzliche Bedingung oder als zusätzlichen Trigger für zusätzlichen Effekt nur, dass man eine House Bolton-Einheit betrifft, und in einer neutralen Armee hat man ja sowieso momentan nur House Bolton-Einheiten, das heißt, auch andere profitieren dann maximal von diesen Karten. Jetzt, also das wäre so der Commander, wo ich die mitnehmen würde, wenn ich neutral spiele. Bei Lannister geht das natürlich genauso, dass man gut, wenn man Ramsay als Commander spielen möchte, ihn in diese Einheit reinpacken kann. Die anderen Lannister-Commander, bei denen ich sie sehe, hier sind einerseits Tywin. Das habe ich, glaube ich, auch schon in dem Commander-Leitfaden zu Tywin gesagt. Wenn ihr über Tywin noch ein bisschen mehr ausführlicher hören wollt, dann hört da auch nochmal rein. Tywin hat als Fähigkeit, dass er zu Beginn, wenn er aktiviert, eine Weaken-Token auf eine feindliche Einheit in Long Range legen kann. Das ist natürlich schön mit so einer defensiven Einheit, da der Gegner dann noch weniger Schaden damit macht. Und er gibt dieser Einheit auch noch Lannister Supremacy. Das heißt, wir haben vielleicht schon eine Weaken-Token verteilt. Dann greift uns jemand an, die Blackguards, vielleicht weil er unseren Commander auslöschen möchte, muss erstmal einen Paniktest machen, macht dann durch die Weaken-Token recht wenige Hits, die wir dann auch noch auf die 3+, es sei denn, das wird irgendwie modifiziert, safen. Und wenn wir danach unseren Paniktest besteht, was wir mit über 70% Wahrscheinlichkeit machen, wenn wir keine negativen Modifikationen haben auf die 6+, dann muss er nochmal einen Paniktest mit -2 machen. Wenn ihr euch jetzt noch vorstellt, dass wir auch noch Cersei im Spiel haben und der Gegner muss, bevor er die Attacke macht, einen Paniktest mit -2 machen und danach recht wahrscheinlich einen Paniktest mit -4, und wir kennen ja die Lannister-Karten noch dazu, also Hear Me Roar, wenn man Cersei dabei hat, hat man vermutlich schon die Krone genommen, das heißt, der Gegner bekommt dann nochmal -1 bis -3 und wird panicked. Und Fealty to the Crown, also für jedes Modell, das ein Gegner durch einen Paniktest verpatzt, bekomme ich eins zurück. Da können dann wirklich die Züge so laufen, dass der Gegner aktiviert, macht eine Attacke gegen uns, verliert ein paar Modelle durch den Paniktest. Er schlägt uns ein paar Modelle weg, muss durch Lannister Supremacy noch einen Paniktest machen und wir heilen alles wieder und haben im Endeffekt vielleicht mehr Modelle da stehen als vorher und unser Gegner hat die halbe Einheit verloren. Also das schätze ich als sehr stark ein und ich glaube, damit wird Tywin dann auch richtig gangbar. Zusätzlich hat Tywin ja noch weitere, eher defensive Karten, mit denen er mehr Weakened Token verteilen kann, andere langsamer machen kann, anderen Attachments und Einheiten Fähigkeiten negieren kann für eine Runde. Eine wirklich starke Karte, die im entscheidenden Moment den Ausschlag geben kann. Und die dritte Karte fällt mir gerade nicht ein. Aber die ist bestimmt auch super. Okay, das heißt, ihr seht schon, ich werde auf jeden Fall ausprobieren, Tywin in so eine Einheit zu setzen. Und ich glaube, das wird gut laufen. Jetzt habe ich noch zwei andere Commander, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind oder an die viele noch nicht so denken. Und das sind tatsächlich die beiden Commander aus der Grundbox. Nämlich einmal Jaime. Jaime hat ja die Fähigkeit Counter-Attack, die wir auch von den Night's Watch, Veterans of the Watch, also den Veteranen der Nachtwache, kennen, dass für jeden Hit, den man blockt nach einer Attacke, ist ein Befehl, also einmal pro Runde, der Gegner einen Hit zurückbekommt. Das ist in einer 3-Plus-Einheit natürlich schön für die Verteidigungswürfel. Momentan leidet er so ein bisschen darunter, dass man in die Guards halt lieber den Guard-Captain reinstellen will und deswegen nicht Jaime reinstellen kann. Die Bolton Blackguards sind, wie gesagt, nicht so sehr angewiesen auf den Guard-Captain, deswegen kann man da gut Jaime reinpacken. Zusätzlich hat er als Taktikkarten einmal auch, dass er einen Weaken-Token verteilen kann und damit nochmal dieses Defensive, genau wie Tywin, unterstreicht und ein Panik-Token, wenn die Einheit in Short Range zu ihm selbst ist. Das heißt, wenn Jaime in den Blackguards drinne steht und Jaime ist im Nahkampf, also die Einheit ist im Nahkampf mit einer feindlichen Einheit und die aktiviert, dann kann man diese Karte spielen und dann wird die sowohl weakened als auch panicked. Das heißt, wieder wenn man Cersei dabei hat, wird das Ganze natürlich noch toller, aber das heißt, man hat schon eine gute Chance, dass man selber so gut wie keinen Schaden bekommt und der Gegner aber schon, obwohl es die Aktivierung des Gegners war. Zusätzlich hat man noch die Karte, dass jeder Verteidigungswurf von einer 6 2 Hits Block, beziehungsweise dann für die Einheit der Blackguards, in der Jaime ist, sogar jeder von 5 plus 2 Hits blockt. Und das ist auch schon wieder defensiv sehr stark. Wenn man die Karten dann im richtigen Moment hat, dann ist es schwierig, diese Einheit auszulöschen. Und ihr müsst ja überlegen, die Einheit kostet nur 6 Punkte. Das heißt, der Gegner darf eigentlich nicht zu viel da rein investieren, diese Einheit auszulöschen. Zusammen mit den Szenarien, wo ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen werde, wo Attachment Commanders immer wichtiger werden und zusätzliche Vorteile geben, ist es dann schon schön, wenn man einfach so einen Commander in einer stabilen Einheit hat, wo der Gegner sich wirklich überlegen muss, will ich jetzt den Commander auslöschen oder konzentriere ich mich lieber auf die wirklich gefährlichen Einheiten des Gegners. Und das wird bei den Blackguards halt noch unterstrichen. Als letzte Commander würde ich vorschlagen Gregor Clegane, auch wenn das irgendwie nicht so die offensichtliche Wahl ist. Der hat ja als Fähigkeiten einmal das gechargte Feinde einen Panik-Token bekommen. Das heißt, das passt ganz gut zusammen, wenn man diesen Charge hinbekommt, was mit 4 Zoll Bewegung natürlich vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und wenn der Gegner dann halt zurückschlagen will, muss er einen Paniktest machen und hat schon einen Panik-Token drauf. Zusätzlich bei jeder Nahkampfattacke verteilt er ja D3 Wunden und deswegen kann man den eigentlich so gut wie überall reinpacken, denn das ist ja nicht abhängig von dem Attackenprofil der Einheit, wo er drin ist. Bei anderen Fähigkeiten wie dem Assault Veteran oder Sandor Clegane oder Jaime als Attachment, also alles, was irgendwie D3 den Angriff einer Einheit tatsächlich besser macht, würde ich immer sagen, in so Einheiten mit schwachem Angriff, lasst es lieber, denn das lohnt sich dann einfach nicht. Da versucht lieber diese Attachments in Einheiten zu tun, die sowieso schon einen starken Angriff haben, denn da verbessert das das dann noch mehr und ist dann mehr wert. Aber dem Berg, da er einfach nur diese D3 Wunden jedes Mal zufügt, da ist es eigentlich egal, was für ein Angriffsprofil die Einheit hat, wo er drin ist. Und hier würde man dann auch wieder schlechte Möglichkeiten für den Gegner nur ihm geben, denn entweder ignoriert er diese Einheit, die ist aber durch den Berg eben auch gefährlich, da sie diese automatischen Wunden macht, oder er muss sich halt wirklich darauf konzentrieren, sie auszulöschen, und dann, ja, hat er wieder die Nachteile, dass er die Paniktest machen muss und dass er gegebenenfalls viele Ressourcen in eine 6-Punkte-Einheit reinsteckt. Also das ist so ein bisschen eine Synergie, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber auf jeden Fall etwas, was man überlegen kann, um den Gegner vor schlechte Wahlen zu stellen. Wir kommen jetzt, nachdem wir die Commander besprochen haben, zu den Attachments. Ich habe mir mal Kategorien aufgeschrieben, offensiv, defensiv, unterstützend, wobei offensiv, ich wie gerade gesagt, das eigentlich nach meiner Spielweise nicht machen würde, da ich da lieber die Stärken der Einheit verstärke, statt versuche, die Schwächen ein bisschen auszugleichen. Nichtsdestotrotz können wir da einen Assault Veteran reinstellen für einen Punkt, der ist eigentlich ganz immer ganz gut, der dann einmal pro Runde unseren Angriff, wenn wir schon im Nahkampf waren, was ja eigentlich so das Ziel der Einheit ist, wir wollen irgendwen im Nahkampf binden und dann verliert der immer mehr Modelle und wir hoffentlich nicht, dann würden wir unser Attackenprofil auf ein ganz ordentliches 9, 7, 5 mit einem 3 plus hochschrauben. Ja, kann man machen. Eine andere, weil ich allerdings auch nur in einer Haus-Klegan-Liste machen würde, ist Sandor Clegane, der ja D3 Wunden nehmen kann für die Einheit, was, wenn wir sowieso lange überleben und der Gegner sich dann vielleicht nicht so sehr auf uns konzentriert, okay ist, um plus 1 auf die Trefferwürfe und Wishes zu geben. Und mir geht es hier vor allem um das Wishes, denn wenn wir die Haus Clegane, die Boltons, die dann auch Haus Clegane sind, einsetzen in der Liste, werden wir ja vermutlich sehr auf die Paniktests gehen und dann ist es schön, wenn wir auch im eigenen Angriff wieder diesen Effekt haben, dass der Gegner minus 2 auf die Paniktests bekommt. Aber wie gesagt, wenn ihr die offensiv spielen wollt auch, dann macht das, es sei denn, ihr tut Gregor da rein, das ist meiner Meinung nach die bessere Wahl als Commander. Ansonsten würde ich sie eher defensiv spielen und da kann man entweder einen Guard Captain reinsetzen, einfach um die Schwäche, die sie im Profil mit dem 6 plus Moralwert, ja, ist jetzt nicht wirklich eine Schwäche, aber ist ein Angriffspunkt für den Gegner haben, den auszumerzen, denn dann müssen sie sich entweder wieder sehr darauf konzentrieren, die Einheit viele Paniktests machen zu lassen und da ordentlich Modifikationen drauf zu hauen, denn mit einer 6 plus besteht man den Paniktest, wie gesagt, in über 70% der Fälle. Das heißt, wenn man keine Modifikation hat, muss man schon vermutlich 3 Paniktests der Einheit verpassen, damit sie nicht durch den Guard Captain oder weil sich sowieso besteht, irgendwie Modelle verliert und muss sich dann wirklich durch diesen 3 plus Verteidigungswert durchhauen. Alternativ wird in dieser Box der Bolton Flayer rauskommen, der wohl eine der Fähigkeiten hat, die auch das Ruse Attachment hat. Und zwar, dass jedes Mal, wenn ein Gegner, der im Kampf mit der Einheit ist, einen Paniktest verpatzt, darf man 2 Wunden wiederherstellen. Und das ist schon ziemlich heftig. Der soll wohl 1 Punkt kosten. Ich habe noch keine Karte dazu gesehen. Das heißt, das ist noch etwas unter Vorbehalt. Aber also das ist eigentlich so hart, dass ich zumindest in einer neutralen Armee nicht wüsste, wieso man da noch Ruth spielen sollte. Denn der kostet 3 Punkte. Okay, er hat die Affiliation House Bolton, was dann vielleicht in einer Lannister-Armee okay sein könnte. oder wenn noch weitere Nicht-House-Bolton-Einheits bei den Neutralen kommen. Aber sonst hat er neben dieser Fähigkeit nur das Charged Enemies, also welche, die man gecharged hat, einen Panik-Token bekommen und da nochmal zwei Punkte für. Nee, da würde ich lieber den Bolton Flayer reinstellen. Ein Punkt. Jedes Mal, wenn der Gegner einen Paniktest verpatzt, bekomme ich zwei Einheiten zurück. Super. Vor allem, wie gesagt, in einer Lannister-Liste, die mit Panik noch viel mehr hat. Und dann hat man wirklich eine sehr stabile Einheit neben den Guards, die auch stabil sind, aber vielleicht noch etwas angreifbarer, dadurch, dass sie nicht ihre Wunden wiederherstellen und einen schlechteren Moralwert haben. Das waren die beiden defensiven Attachments, die ich da sehe. Man kann auch überlegen, verschiedene von der Kingsguard reinzustellen. Mir fällt da gerade Aerys Okard ein, der dem Gegner minus 1 auf die Trefferwürfe gibt und es damit, also solange man die Krone beherrscht, wie ja meistens, es damit noch unattraktiver macht, die anzugreifen. Aber ich würde da, glaube ich, eher bei den anderen beiden geben, es sei denn, ich habe sowieso eine Armee, die groß auf Kingsguard setzt und dann kann man auch den noch in die Einheit reinsetzen. Die Alternative, wenn man jetzt eher die Einheit noch unterstützend für andere Einheiten benutzen möchte, ist der Redford Captain, der in den House Bolton Cutthroats drin war. Und wenn ein Gegner im Nahkampf mit dieser Einheit einen Paniktest verpatzt, gibt er noch einer anderen Einheit in langer Reichweite ein Panik-Token. Das heißt, wenn man wirklich auf dieses Thema Panik geht, was man vermutlich tut, wenn man die House Bolton Blackguards in der Armee integriert hat, dann ist das ein nettes Mittel, um noch an Panik-Token zu kommen, was bei den Lannisters etwas schwieriger ist. Die haben viel die Modifikationen durch Cersei und so weiter. Da noch mehr Panik-Token zu verteilen, kann auch richtig stark sein. Jetzt kommen wir zu den Nicht-Kampfeinheiten. Und ihr werdet schon vermutlich wissen, was ich jetzt sagen werde. Nehmt Cersei mit. Jedes Mal, wenn die Einheit angegriffen wird, muss man einen zusätzlichen Paniktest machen. Also muss der Gegner einen zusätzlichen Paniktest machen. Haut da einfach noch minus 2 drauf. Das ist toll. Ja, ich sehe keine andere Nicht-Kampfeinheit wirklich als Muss, aber Cersei sehe ich als Muss, wenn ihr diese Einheit in einer Lannister-Armee spielt. Denn wieso sonst, wenn ihr nicht auf Paniktest geht, würdet ihr diese Einheit spielen? Wenn ihr Tywin als Commander spielt, natürlich noch Pycelle dazu. Den will man immer dabei haben, wenn man Tywin dabei hat, wegen der Taktikkarten. Und ich glaube, dass als Team dann Tywin, Cersei und Pycelle, und Tywin steht in den Blackguards, das ist schon eine sehr fiese Kombo, denn es ist sehr schwer, die Einheit auszulöschen. Und ich glaube, man beißt sich da echt, wenn man nicht gerade sehr gute Moralwerte hat, die Zähne dran aus und stirbt dabei selbst. Und selbst bei guten Moralwerten auf Dauer verpatzt man dann mal welche und es laufen auch die eigenen weg. Ja, mir ist gerade beim Schneiden noch aufgefallen, dass ich gar nichts zu den Starks gesagt habe. Aber man kann natürlich die Blackguard als neutrale Einheit auch bei den Starks spielen. Wie gesagt, ich denke, die passen deutlich besser in eine Lannister-Armee, sogar in eine Lannister-Armee als eine neutrale Armee. Und ich denke, sie passen auch besser in eine neutrale Armee als eine Stark-Armee. Aber wenn ihr jetzt nur Starks spielt und ihr habt Lust auf diese Einheit, dann spricht natürlich auch nichts dagegen. Deswegen habe ich mir jetzt kurz noch ein paar Gedanken gemacht, was man da aufstellen könnte. Und man kann ja mit den Umber Champions auch bei den Starks eine Liste, die auf Panik ausgelegt ist, spielen, um noch zusätzlich Wishes und eventuell Panik-Token zu verteilen. Das ist, ja, ich glaube, momentan noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, da der Gegner einem ja erstmal Schaden machen muss, bis man diese Fähigkeiten benutzen kann. Aber das spiegelt wieder so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, mit den schlechten Wahlen, die man dem Gegner stellen soll, wieder. Denn irgendwann muss der Gegner euch ja Schaden machen. Das heißt, wenn ihr viele von diesen Umber-Champions spielt, dann kann es einerseits, muss der Gegner irgendwann den aktivieren bei manchen Einheiten und andererseits kann man den natürlich auch in Einheiten reinstellen, die sich selber Schaden machen, um so den Effekt zu bekommen, selbst wenn der Gegner sie ignoriert. Also wenn ich jetzt Starksworn Swords habe, die ihren Stark Fury benutzen, das lohnt sich zwar so bei den von den Hits und so weiter her eigentlich nur gegen andere Einheiten, die sehr niedrige Verteidigung haben oder wenn ich reincharge vielleicht gerade noch. Aber dann kann ich auch, wenn der Gegner eher die Einheit ignoriert, das nutzen, um den Wishes-Effekt zumindest vom Umber-Champion zu triggern. Und ich kann natürlich auch Bolton Cutthroats reinbringen, die von sich aus schon Wishes haben. Was ich da für ein paar Kombinationen mir gerade überlegt habe, ist einmal mit dem Great John Umber Commander, der auf jeden Fall in eine günstige Einheit sollte, da sein Effekt ja auch der Einheit Schaden macht und man seinen teuren Einheiten nicht unbedingt zu viel Schaden machen möchte. In den Blackguards ist der dann vielleicht auch noch ein bisschen, da kann man die wieder hochheilen und dadurch fällt das dann nicht ganz so auf und auch hier wieder, die Blackguards kosten halt nur die 6 Punkte, das heißt, wenn der Gegner sich wirklich darauf konzentriert, dann wird es für ihn vermutlich böse ausgehen, wenn meine Berserker und Great Axes und was auch immer ich dann in einer Umber-Armee noch dazu spielen würde, mehr oder weniger ignoriert werden von ihm. Das heißt, das wäre eine ganz gute Kombination, um dann die Vulnerable-Token und den Panic-Token auch tatsächlich zu nutzen vom Great John. Eine andere Möglichkeit ist Mera Reed, die jetzt in der Heldenbox 2 rauskommt und die Fähigkeit Hidden Traps, also versteckte Fallen hat. Und wenn eine gegnerische Einheit sich bewegt, der in Long Range D3 Wunden und Disorderly Charges auf 1 oder 2 geben kann, das ist natürlich in so einer defensiven Einheit besonders gut, da man die Fähigkeit möglichst lange im Spiel hält damit. Und eine andere Möglichkeit noch, wenn man wirklich dieses Moralthema verstärken möchte und wenn man mit den Starks jetzt hauptsächlich gegen Lannister oder Neutral spielt, muss man natürlich sagen, dass Lannister und Neutral auch teilweise schlechte Moralwerte haben. Das heißt, auch wenn die Starks nicht besonders gut darin sind, kann sich das dann trotzdem sehr lohnen. Und ich betone noch einmal, auf Turnieren dürft ihr immer 2 Armeelisten mitbringen. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, wenn ihr bei den Starks dann eine Armeeliste auf Panik, unter anderem natürlich hauptsächlich dann noch auf Nahkampf und so weiter auslegt und eine vielleicht ohne Panik macht. Und dann je nachdem, gegen welche Fraktion ihr spielt bei dem Gegner, vielleicht auch je nachdem, wie viel Guard Captains und so weiter der dabei hat, ihr dann eure Armee wählt. Genau, was ich gerade sagen wollte, Rickon und Osha, die auch in der Heldenbox 2 sind, könnten auch eine gute Wahl sein. Osha hat die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn ein Rank zerstört wird in der Einheit, sie eine Wunde macht oder wenn man die Kampfzone vom Tactics Board hat, sogar D3 Wunden. Und in einer Einheit, die relativ langsam stirbt, ist das natürlich gut, da man die gut wieder hochheilen kann und dann vielleicht einen Rank wieder herstellen, dann wird er wieder zerstört und man macht ihn wieder kaputt und das ist natürlich in der Stark-Armee, da man da die Kampfzone sowieso haben möchte, auch ganz gut von der Kombination her. Und dann hat man halt wirklich eine Einheit, die sehr bestrafend sein kann, wenn man sie angreift, da man erst den Paniktest machen muss und dann eventuell sogar noch durch Osha Schaden bekommt. Zusätzlich, Rickon hat den Nachteil, dass wenn man die Einheit ausschaltet, man einen zusätzlichen Siegespunkt bekommt. Der ist natürlich in der defensiven Einheit dann sehr gut aufgehoben und gratis dazu bekommt man auch Shaggy Dog, also den Direwolf, der auch wiederum Wishes hat. Und mit Schattenwölfen kommt man ja sehr gut in die Flanke oder in den Rücken und kann dann auch, wie gesagt, das Panikthema verstärken und eventuell einen Panik-Token benutzen, den der Greatjohn da hingelegt hat oder sowas in der Art. Also ich sehe da durchaus auch bei den Starks Möglichkeiten, die einzusetzen. Noch ein, zwei Worte zu den Szenarien. Es gibt jetzt immer mehr Szenarien, in denen Paniktests wichtig werden. Das aus dem Regelbuch von Anfang an war natürlich Feast for Crows. Da ist es relativ schön, dass man eine günstige Einheit hat, die viele Paniktests verursacht, die man dann vielleicht auch mal wieder zurückziehen kann, wenn es sie nur noch nicht so viele Leben mehr hat und dann durch andere Einheiten abschützen, falls auf der gerade viele Punkte drauf lagen und die so günstig ist, dass man sie dann nicht unbedingt vorne im Kampf vermisst. Außerdem das neue Szenario Dance with Dragons, wo es ja um die Token geht und die jedes Mal den Besitzer wechseln, wenn man einen Paniktest verliert. Da wird es natürlich mit dieser Einheit noch schwieriger für den Gegner, sich zu überlegen, ich habe jetzt eine Einheit, die einen Token hat. Möchte ich mit denen tatsächlich eine Attacke gegen die Blackguards machen? Denn es gibt ja eine Chance, dass ich dann den Token verliere. Und wenn der Token bei den Blackguards liegt und ich habe selber relativ wenig Möglichkeit, den Paniktest verpatzen zu lassen, weil ich zum Beispiel Stark-Spieler bin und nicht so viele Panikeffekte habe oder auch Nachtwachenspieler, dann kann es sein, dass der da erstmal relativ lange bei den Blackguards liegt. In Dance with the Dragons haben ja die Einheiten, die die Marke haben, nur eine Bewegung von 2. Das ist den Blackguards halt auch, bei denen ist nicht ganz so schlimm, da die ja sowieso schon eine langsame Bewegung hatten. Das heißt, sie verlieren nicht so gut. Das heißt, das spielt sich dann auch ganz gut zusammen. Außerdem, in den Szenarien, wo man irgendwie Marker halten muss, ist es natürlich immer gut, eine Einheit zu haben, die gut Marker halten kann und die der Gegner eigentlich auch nicht angreifen möchte. Und da sind die Blackguards wirklich das so deren Thema. Erstens ist es schwierig, uns kaputt zu hauen, und zweitens, es kostet auch noch euch was, wenn ihr versucht, uns kaputt zu hauen. Da muss man dann natürlich immer ein bisschen mit der Geschwindigkeit gucken, aber prinzipiell eine günstige Einheit, die Punkte halten kann, ist auch in Game of Thrones und Clash of Kings dann eine gute Wahl. Das waren meine Gedanken zur Houseboat Blackguard. Es gab einige, die sehen die recht zweifelnd, vor allem im Vergleich mit den Lannister Guards. Aber ich glaube, die haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und legen den Aspekt noch so ein bisschen mehr auf die Attachments, was mir gut gefällt. Und ich werde mir auf jeden Fall eine Einheit holen. Ja, das war meine Folge zu den Bolton Blackguards. Ich hoffe, euch haben meine Gedanken gefallen und ich konnte euch vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß geben. Was meint ihr dazu? Ich würde mich freuen, wenn ihr da Kommentare dalasst. Ich bin mittlerweile bekomme ich auf Facebook tatsächlich eine immer größere Reichweite. Ich glaube, der Algorithmus denkt mittlerweile, dass ich auch mehr Leute interessieren könnte. Anders kann ich mir das nicht so richtig erklären. Aber von den Rückmeldungen so ist es alles noch ein bisschen mau. Deswegen nochmal, ich freue mich über alles, was ihr dazu denkt. Und es ist natürlich auch wichtig für alle, die die Beiträge sehen, dass sie nicht nur meine Meinung bekommen, der hier irgendwie sitzt, sich die Karte anguckt und die sowieso noch nicht gespielt hat, sondern auch eure. Denn je mehr Meinungen, desto mehr kann sich jeder Einzelne daraus was zusammenbauen. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr noch eure Gedanken zu meinen Gedanken hinzufügen würdet. Ihr könnt außerdem meine Seite mit Gefällt mir markieren und abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ich neue Folgen hochlade. Die nächste Folge gibt es dann spätestens wieder am regulären Podcast-Tag Sonntag. Bis dahin.